sanftem Sonnentag entgegen, in leisem Zwiegespräch raunt es zitternd im Licht. Bliebe doch ein Rest des Blühens in mir, da ich zurück muss. Die Zeit ist da.